unter Millionen. Der ganze Stress wird sich irgendwann lohnen. Ich mach auf kalt, drück dich ab am Telefon. Ich sag zu dir, was ich will und erst recht in diesem Ton. Ich bin einer unter Millionen. Der ganze Stress wird sich irgendwann lohnen. Ich mach auf kalt, drück dich ab am Telefon. Ich sag zu dir, was ich will und erst recht in diesem Ton. Ich hab keinen Nacken wie du auch. Keiner ist perfekt. Und trotzdem bin ich so gemein und steige dann im Bett. Ich mach alles immer schlimmer. Ich schrei so laut ich kann und dann renn ich vor dir weg. Ich such die Schuld nur bei dir. Ich strafe dich mit Kette. Du nimmst mich in den Arm, doch ich geb dir nur die Hälfte. Ich brauch Essen nur für mich. Wasch die Wäsche nur für mich. Mach das Beste nur für mich. Ich mach mich hübsch und gib dir nichts. Ich bin das schlimmste Biest. Ich brauch nicht mal einen Grund. Und schon geht da auf den Mund. Ich behandle dich wie ein Hund. Weißt du, bist am falschen Ort und das reicht zur falschen Zeit. Und wenn es mit uns was vorbei ist, kriege ich mich wieder ein. Ich bin einer unter Millionen.